Das Violoncello, kurz Cello, ist eines aus verschiedenen Holzarten gefertigtes Streichinstrument aus der Viola da Braccio-Familie. Das Instrument entstand nach 1535 in Norditalien. Das Violoncello wird mit einem Bogen gestrichen, seltener auch mit den Fingern gezupft. Im Gegensatz zur Violine und Bratsche hält der Cellist das Instrument aufrecht, mit dem Hals nach oben, zwischen den Beinen. Es steht heute meist mit einem ausziehbaren Stachel auf dem Boden. Der Ton entsteht beim Violoncello wie bei allen Streichinstrumenten durch die Schwingung der Saiten. Sie werden erst meist durch Anstreichen mit dem Bogen in Schwingung versetzt, können aber auch mit den Fingern gezupft werden. Der Steg überträgt die Schwingungen der Saiten auf die Korpusdecke, der Stimmstock leitet sie zwischen Decke und Boden weiter. Der gesamte Korpus wirkt als Resonanzkörper, der den Ton verstärkt. Er bringt die Luft zum Schwingen und strahlt dabei den Schall sowohl nach außen als auch ins Innere des Korpus ab. Gerade seine Vielseitigkeit macht das Cello so attraktiv. Es kann solistisch gespielt werden, hat aber auch seinen festen Platz im klassischen Orchester und in der Kammermusik. Weiteres ist das Cello auch im Jazz und im Tango, ja sogar in der Rockmusik vertreten. Wer gerne Popmusik spielt, findet eine Vielzahl von Noten, in denen aktuelle Songs für Cello arrangiert werden. Heute hören Sie ein Cello-Cover von Arrival of the Birds, des Cinematic Orchestra.